interessiert es denn niemand? Die haben mir ja doch alle denselben scheißöden Gesichtsausdruck wie eben. Wie sind das sehbehinderte Lemminge oder was? Warum gehen die denn alle einfach weiter, als ob nichts passiert wäre? Da hat doch gerade eben irgendwas dieses riesengroße Loch da mitten auf die Straße geworfen, ey. Ey, Mensch, ey, pass auf, ey, Alter. Ja, aufpassen, sag ich. Bist du breit oder was? Das Loch, du Lemming. Kannst du nicht gucken. Das ist ein Abgrund, Baby, Abgrund. Oh, ist echt ein Abgrund. Schaust mich jetzt an, du Freak. Oh, ey. Der geht einfach drüber. Der geht da drüber. Ich fass es nicht. Der geht da einfach über den Abgrund und fällt nicht. Hey, was für ein Film läuft denn hier? Bist du Jesus von Nazareth? Scheiße, wie ist denn der Typ gleich noch, der das Meer teilen konnte? Aber Papa? Boah, ich rock mich da jetzt ran, ey. Das Loch hat voll die Anziehungskraft. Ich will echt nicht in die Scheiße reingezogen werden, ey. Sackpatze, was geht hier ab, ey? Guck mal, wie ich gehe. Guck mal, wie ich gehe. Das geht ja gar nicht mehr, ey. Alter Falter, ich bin wie hier voll über die Gehwege Steine, ey. Gehwege Stein. Boah, ich werde hier voll von den Zeitentollen mitgenommen, ey. Nein, ich muss jetzt zu dir. Kotflügel von einer renitenten Luxuslimousine, bei dem ich dann abheben kann. Ich bin voll so ein Transformer. Voll in 3D, ey. Ey, kannst du jetzt vielleicht mal stehen bleiben und mich sehen? Warum bin ich denn hier, wenn du nicht guckst? Ich bin Transformer, ich bin Transformer. Bleib stehen, ey, du Sau, ich. Ey, kann vielleicht mal jemand stehen bleiben, um mich zu observieren? Meine Poren werden immer größer. Die saugen noch den ganzen Unrat in sich auf. Und ich werde hier zur Deponie dieser ganzen Deppen hier. Ich bin mir, Leute. Nicht mit mir, Leute. Ich lasse mich hier doch nicht festhalten. Gegen den Willen meiner Poren. Ich will jetzt auf die Straße. Ich bin Transformer. Ich bin Transformer. Den Benz hol ich mir. Den Benz, den schnapp ich mir voll sowas von weg, ey. Halt ich sowas von auf.